Ja, liebes Hashtag Mensch-Team, hier ist der Christian, der Oboman, und ich würde euch gerne einen potenziellen Gast vorstellen. Das ist der Andi. Grüß dich, Andi. Ja, hallo. Ja, hallo. Magst du dich kurz vorstellen, wo sind wir hier gerade? Wo wohnst du? Ja, bin Andi. Bin in Rinn zu Hause. Rinn ist ein Ort in der Nähe von Innsbruck, Tirol, Österreich. Mhm. Bin genau. Lehrer. Bist Lehrer von Beruf, bist du Lehrer, genau. Und hast diverse Hobbys. Eins darf ich verraten, das Podcast hören. So sind wir so ist es. Draufgekommen. Also schon mal erste Qualifikationsstufe erreicht. Ja. Aber mit dir, wir haben ja jetzt länger schon miteinander gesprochen und bin heute schon zum zweiten Mal da. Da hat sich ich weiß nicht, ob das jetzt ein Hobby ist oder eine Berufung oder eine Passion. Es geht um Pfadfinder, klassische jawohl. Pfadfinder. Mhm. Was machst du da? Ja, was mache ich jetzt im Moment? Im Moment bin ich Gruppenleiter für unsere Pfadfindergruppe ein bisschen verantwortlich. Es gibt bei uns in der Gruppe natürlich einige Leiter, Leiterinnen, die sich um die Kinder und Jugendlichen kümmern. Und auch dieser Haufen von Leiter, Leiterinnen braucht eine Leitung. Und das Organisatorische im Hintergrund und solche Sachen, die macht der Gruppenleiter, die Gruppenleiterin. Und das darf ich im Moment sein. Also da geht es um Kinder und Jugendliche, die sich da bei den Pfadfindern wiederfinden. Ihr habt dann, also wir werden jetzt nicht den ganzen Podcast machen, denn wir können drüber sprechen. Wahrscheinlich gibt es wöchentliche oder regelmäßige Treffen. Es gibt Fahrten, größere Fahrten. Ich weiß, dass du jetzt oder ihr unterwegs wart, länger, weiter weg auch. Da passiert auch vieles. Also ich meine jetzt nicht, ich hoffe nichts Schlimmes, aber auch, ja, sei es mal ein Unfall kann es geben, aber eben auch die tollen Sachen. Also prinzipiell ist es so, dass wir übers Jahr einmal die Woche Heimstunden haben, nennen wir es. Das sind 1,5-2 Stunden, wo die Jugendlichen zusammenkommen in Kleingruppen, also nicht alle der ganzen Gruppe, sondern in Kleingruppen, altersmäßig auch gestaffelt. Es geht von 6 bis 10 Jahre, von 10 bis 12, 13 Jahre und 14 bis 16 so ungefähr und dann nach oben hin offen. Und dann gibt es natürlich diese Wochenendlager, wo man an einem verlängerten Wochenende wohin fährt, unter Umständen in der Kleingruppe, unter Umständen mehrere von diesen kleinen Gruppen. Und dann gibt es natürlich als Highlight das einmal im Jahr im Sommer, das Sommerlager. Das ist nachher bei uns in unserer Gruppe traditionellerweise circa 2 Wochen. Und da fährt man halt nachher auch wieder altersmäßig gestaffelt, passend wohin. Die Kleinen fahren nicht allzu weit weg von Innsbruck. Und die Ältesten fahren eben vielleicht bis Holland, Schweden, keine Ahnung, Island auch schon. Also gäbe es Stoff für was zu erzählen. Auf jeden Fall. Wir würden das dann auch so machen, auch jetzt nicht so freie Schnauze, wie wir das jetzt gerade machen. Das soll jetzt nur ein Sound-Sample, ein Soundtest sein. Wir werden uns da sicherlich auch gewisse Fragen ausdenken. Wir werden ja auch 2 Moderatoren sein, also bin nicht nur ich dabei, sondern noch einer von unserem Team. Das kriegst du dann vorher auch zu sehen. Ich denke oder hoffe, dass wir auch vielleicht die ein oder andere kritische Frage rausfinden, die du dann entsprechend klären kannst. Wir wollen es wirklich einfach interessant gestalten. Das wäre so die Linie, die wir fahren würden, wenn das in unser Themenkonzept passt. Also wir haben ja gerade drüber gesprochen schon, wissen nicht, ob es reinpasst, aber du wärst gegebenenfalls dabei. Wenn es wäre, warum nicht? Selbstverständlich. Ja, genau. Wie wir es dann technisch machen, haben wir auch schon überlegt. Jetzt sitzen wir gerade gegenüber, was immer sehr angenehm ist bei euch. Ja. Ist ja auch nicht so weit weg von mir. Das schauen wir dann. Ja, jetzt lassen wir es Würde mich freuen. Hashtag Mensch anlaufen und vielleicht klappt's. Vielleicht. Mal schauen. Also, servus, liebes Team. Ciao von mir. Ja, ciao von mir auch. Danke. Vielen Dank.